Ihr hört das Freisenderkombinat auf 93,0 MHz Antenne und 101,4 im Kabel. Die Frühstückssendung Das Brett. The No Twist waren das mit dem Stück Consequence von ihrer Platte Neon Golden. Und zwar war das ein Stück zu unserem heutigen Klangfarben-Motto Rotwein. Ihr hört das Brett im freien Senderkombinat auf 93,0 und 101,4 im Kabel. Heute zum ersten Mal seit längerem wieder ein vierstündiges Brett und da geht es um Grenzregime, um Electronic Civil Disobedience und Border Disturbance Technologies und das Ganze im Rahmen eines Interviews mit Ricardo Dominguez, der früher beim Critical Art Ensemble war und heute Prof ist an der University of California und in verschiedenen Projekten aktiv. Wir haben in den ersten zwei Stunden einiges gehört dazu, wie er institutionell dort eingebunden ist, was er selber für eine Geschichte von politischem Aktivismus hat, was Electronic Civil Disobedience, also elektronischer ziviler Ungehorsam, ist und mit was für politischen Intentionen, in was für politischen Zusammenarbeitsformen das Ganze funktioniert hat. Da ging es um den Sabbatismus, da ging es um die Deportation Class Kampagne, die ja vielleicht noch dem einen oder anderen ein Begriff ist. Und wir haben jetzt noch einen kleinen Teil, der noch ein bisschen anschließt an das, was wir eben hatten, zu Simulationsfragen, zu Major and Minor Simulation, also sozusagen großen und einer kleinen Simulation, also einer Gegensimulation. Von Überwachung. Also genau. Das ist sozusagen das Hauptthema war in der letzten Stunde Überwachung und die Frage, auch mit welchen Formen der Aktion man sich dieser Simulation von Überwachung erwehren kann oder wie man darauf reagieren könnte, sollte. Und dazu geht es jetzt in einem kleineren Interviewteil noch einmal um Data Valence. Genau, also es geht um einen Begriff, der vielleicht auch ganz kurz noch erläutert werden sollte. Data Valence, damit wird auch ein umkämpfter Begriff, aber dennoch kann man sagen, damit wird bezeichnet erstmal die computergesteuerte Überwachung, also das automatisierte Sammeln von Daten und Profilen. Ein Thema, was natürlich in Zeiten von Social Web und Facebook und Ähnlichem hochaktuell ist. Interessant auch, dass es hier nun nicht mehr so sehr um Simulationen geht, wenn er darüber redet, sondern tatsächlich es ist ein eher konkreter Aspekt, den er da nennt. Es geht auch um Ökonomie. Data valence. Well, I suppose at this particular time with Web 2.0, it's kind of reached the mega fever pitch, right? Wherein the social networks are accruing this kind of deep data of, you know, you go online and, oh, Ricardo, here's, you know, the book that you really liked last week. There's a new one that's out that follows this theme, you know, and then you're going, I wasn't even looking for that. Why is this ad, right? So the data body has now become not just important in its singularity, but in its relationality, right? And I think that data valence is part of a valuation and acknowledgement that the individual is only a value in relation to a larger database. And it's a database of relationality. Relationality to the commodity, relationality to the informatic, that is the zone of, you know, what tweets you look at, what tweets you don't, and also this question of friendship. Friendship being kind of a loose term for social relationality, right? And so those then become the markers of this new 2.0 economy. Which will then either be one of filtration through kind of internal commodity surveillance. The commodity itself surveils you, right? Databases you, right? You really like stuff about encryption. You know, here's a book just came out, right? You're targeted in terms of these three nodes. I'm sure there's many others, right? But they're contacted. In science fiction, for instance, the Caprica series, which is the continuation of Battlestar Galactica, basically the Cylon spirit, right, which are the robots that humans create that then rebel and kill everybody, are monotheistic, right? They believe in a god of love. But the reason that these Cylons are become spiritual is that they're recreating the dead bodies of relational data. So what happens is that people die, but their relational data is then data valenced into a new spiritual body, right? So in a certain sense, at 2.0 is kind of what the RAND Corporation calls, in their new agey military terms, the noospheric, right? Mm-hmm. And so this noospheric is one in which the commodity becomes the value of that relationality. Okay, so viel zu Data Valence. Da vielleicht als Einstieg, der Satz, the commodity itself surveils you, also die Ware selbst überwacht dich. Magst du da kurz was zu erläutern? Also das ist ja ein ganz interessanter Shift, also dass die Überwachung wirklich so funktioniert im Web 2.0, dass man A, selber irgendwie die ganze Zeit Daten von sich preisgibt und gleichzeitig aber also die Ware sozusagen nicht mehr das ist, was man konsumiert und kauft, wenn man das Geld dazu hat, sich sonst wie aneignet, sondern da dreht sich ja was in genau der Frage von Überwachung, die wir vorher eher so als Simulation hatten. Genau, und dann wäre eben nochmal vielleicht, das nochmal zurückzubinden, also die Ware ist hier, er meint hier mit der Ware den Wert der Relation. Ja, er sagt ja, es geht eben nicht mehr um die Singularität, sondern um die Relationalität, um die Verbindung, um deine Geschmäcker, um deine sozialen Kontakte, um die sozialen Netzwerke, die abgebildet werden. Und diese Relation, der Wert dieser Relation, das wird zur Ware. In dem Zusammenhang sagt er dann eben, es ist die Ware, die dich überwacht. Die Ware ist die Überwachung. Aber vielleicht kann man das trotzdem noch ein bisschen für unsere Hörer und Hörerinnen so ein bisschen konkreter machen. Also wie funktioniert da... wenn man jetzt sagt, es geht um diese Relationalität, dieses, sagen wir mal, auch, ja, welche, zum Beispiel, wenn man jetzt mal Facebook als Beispiel nimmt, die Relationalität im Sinne von die Freundschaften, die man dann hat oder wo man irgendwie auf eine Party geht und sich dann da bei Facebook anklickt, ich nehme teil oder sowas, und dieser ganze Zusammenhang, also die Relationalität zwischen diesen verschiedenen Sachen, die wird zur Ware und die überwacht diejenigen, die das betreiben. Ja, Überwachung hier aber auch jetzt eben im ökonomischen Kontext, in der Frage der Wertschöpfung, wie passiert die? Und das Interessante ist eben, dass die Relationalität, die er anspricht, etwas ist, was automatisch, maschinell abgespeichert wird. Da geht es erstmal nicht um Semantik, nicht um Bedeutung, nichts, was interpretiert werden müsste. Also etwas, was Computer per se zumindest konzeptuell beherrschen. In der Praxis natürlich alles viel dreckiger, funktioniert dann vielleicht auch hier und dort nicht. Aber dennoch eben dieses Paradigma der Relationalität ist, glaube ich, genau das, das mit Data Valence stark verknüpft ist. Anderes Stichwort hierzu wäre Vorratsdatenspeicherung. Ihr wisst ja, dass seit ein, zwei Jahren all eure Telekommunikation, die ihr mit dem Handy, dem Telefon oder per Computer betreibt, gespeichert wird. Eigentlich nicht die Inhalte, sondern nur, wann ihr mit wem welche Form von Medium ausgetauscht habt, auch SMS. Und dieses funktioniert, also dieses Regime sozusagen kann es nur geben, weil diese Art der Speicherung eben keine Interpretation erstmal braucht, eigentlich keine menschlichen Akteure, das kann automatisch passieren. Das ist zumindest sozusagen die Fantasie derer, die das betreiben. Ob das dann praktisch klappt, ist eine ganz andere Frage. Was ich da zum Verhältnis zwischen Menschen und Maschinen ja noch ganz beeindruckend fand in dem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, waren seine Ausführungen zu dieser Science-Fiction-Serie namens Capricorn, irgendwie als Nachfolger von Battlestar Galactica, wo die Zylonen von menschengeschaffene Roboter, so das übliche Motiv, die sich dann gegen die Menschen richten und anfangen, die alle umzubringen, gleichzeitig Monotheisten sind und an einen Gott der Liebe glauben. Das ist eine großartige Wendung. Also ich kenne die Serie selber gar nicht. Und dass die sich ja die... dass die sozusagen ein Geist, also the Cylon Spirit, wie er das dann nennt, also deren Spiritualität sozusagen, kommt daher, dass sie sich die Database von den von ihnen selber getöteten Menschen sozusagen reinsaugen. Also fand ich ja so nochmal so einen ganz, ganz interessanten Dreh. Also da werden ja sozusagen dann die auf eine bestimmte Art und Weise die Maschinen irgendwie sehr semantisch, also wenn man so will. Ja, vielleicht eignen sich eben auch die Maschinen das Semantische an, was sie selber genau, nicht produzieren können. Mhm. Ja, die können das sozusagen eben nur darüber erlangen, dass sie sich das von den Menschen raussaugen. Ja. Auch können das nicht selber produzieren. Genau. Auch interessant halt dann der nächste Link, den er halt herstellt zur RAND Corporation, also einer der militärischen Thinktanks und riesigen technischen Forschungsabteilungen in den USA, die nun tatsächlich in, wie gesagt, New Age Terms, also in den New Age angelegten Terms, das alles die Noosphäre nennen. Und hier anscheinend wirklich Vorstellungen dann auch vorherrschen, die auch dann konkret in Forschungsprogramme versucht werden zu übersetzen, eben sowas wie eine Abbildbarkeit aller Relationen in der Netzwelt, in den Computern eben zu betreiben und diese auch zu bewerten. Noosphäre, ein irgendwie unheimlicher Begriff, finde ich. Okay, bevor wir dann gleich selber ein Shift hier vollziehen, nämlich konkreter kommen zum Transport Immigrant Tool, was Ricardo Domingos mit einigen Leuten zusammen entwickelt hat, hört ihr noch ein Stück in Rotwein gelegt. Und um ausnahmsweise mal nicht nur traurige Musik dazu zu spielen, was bisher, glaube ich, doch recht überwiegend der Fall war, kommt jetzt so ein bisschen was Rotweinlauniges. Anders gedreht. Ihr hört von The World Inferno Friendship Society von ihrer Platte Red Eyed Soul das Stück Only Anarchists Are Pretty. If we should be arrested before we sleep, well, I'll see you outside in a few days or in a few weeks. And if you should be shot, time to escape. I know that for the lie that's written on its face. We're all right. And if we don't live to be old and faint, it will be because we've got lazy. We'll be right back. upset. He punched me squarely in my snout. He said, hey, you got it dead. I turned my eyes on the slits and I gave him a kick. I said, hey, you want what I'm back? I'm the wrong kid. And with the flash of the anchor, swallow the lip, I see you in the street. Yes, cause only anarchist are, only anarchist are, only anarchist are. Das war also Rotwein. Ja, es ging hier eben während des Stücks irgendwie schon so langsam wüst irgendwie um die Frage, ob man eigentlich auch Stücke, die nicht irgendwie nach hinten gucken und eher deprimierend sind, zum Thema Rotwein bringen kann. Also ich kann auf jeden Fall sagen, also es sind ja eben so verschiedene Vorschläge über den Tisch gegangen, wie Rotweinschorle und irgendwas Spritziges ist da irgendwie drin. Genau, also ich fand ja so als ein Sektstück, finde ich, wäre das ganz gut durchgegangen. Ja. Oder Shampoos vielleicht sogar. Ja, da ist schon was dran. Also vielleicht zwei Sachen dazu. Zum einen, wenn man das mal so grob aufteilen will, was also so historisch auch nicht ganz hinhaut, aber es sind vielleicht anarchistische Fraktionen, zumindest teilweise, ein bisschen mehr, sagen wir, weniger lustfeindlich gewesen, obwohl es ja auch Ausnahmen gab. Ich erinnere mich an so Plakate von der CNT irgendwie aus dem, kurz vom spanischen Bürgerkrieg, wo auch wirklich nochmal klar gemacht wurde, irgendwie Arbeiter, lass das trinken und das Spielen und so weiter. Also das gibt es ja in den Traditionen leider auch. Aber sagen wir, insgesamt würde ich sagen, Rotwein passt zu der Fraktion irgendwie schon rein. Und zum Zweiten, also ich werde zumindest nicht jedes Mal depressiv, wenn ich Rotwein trinke. Sagen wir mal so. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Ja, gut, das ist wohl wahr. Ja, aber stimmt, okay, denn der Link, der war mir nicht gleich gekommen, aber stimmt, so die alten Anarchisten, die dann so mit dem Rotwein, das kann ich mir schon, das passt schon, ja. Okay, wir kommen zum nächsten Teil des Interviews mit Ricardo Dominguez. Genau, hier geht es jetzt dann auch tatsächlich um genauer um eine Frage der mobilen Medien, was auch eigentlich der Anlass meines Interviews war. Es geht hier um das Projekt des Transport Immigrant Tools, was er jetzt erstmal kurz vorstellt. The transborder immigrant tool is kind of the major outcome of the border disturbance element, and that's a we have redesigned the interface and GPS midlets in an i455 Motorola, very inexpensive, and basically developed a kind of minor GPS system that will have kind of the locative points for water left by NGOs on the north, mapping in relation to highways, cities, also organizing poetry. There'll be poetry of welcome designed by poets that the individuals can select, and also just sheer if there's an emergency 911 to contact. What we've done is we made it a single bounce GPS. So they only have to bounce it once they cross into the border once, so that triangulation is not necessary. You know, basically GPS works on three satellites. This is a single bounce, and then there's no longer any communication with the satellites. This will disable the kind of large-scale triangulation of movement. In terms of encryption, each user will have 6 to 8 password that they initiate themselves before they cross over, so only they will have access to whatever the data is. The other level is that the data will only be fresh for about 4 or 5 days because water moves. So once that level of data has been reached, it will basically tell you, you know, we don't know where that water is now. So those are kind of the safety layers, and the main goal is safety, kind of poetic safety, to give the immigrants who are crossing in very kind of vertiginous landscape access to some directionality, which is simple, right? Compass-like. You can say agua, and you know it will give you a sense of where that water is, and when you're no longer navigating. The system right now, we always try to go for the most lo-fi way, right? Hi-fi would be it has, you know, solar power, all this kind of stuff. And basically right now we're working with, you just turn it on. It lasts about 9 hours, the phone, it's quite good. But you turn it on, you ask where water is, wait for the database and midlets to give you coordinates, turn it off, walk in that direction. Once you feel you need more information, turn it on a little while. We're at the end of beta. We'll present this next week the kind of larger scale mapping in the, right now it's been basically simple compass, voice activation, give me water, and a compass, right? But now we've aggregated the level of mapping, so now you can see road here, you are here in relation to that. Which we felt was another important kind. And the thing is that designing those midlets and interface to a readability of a very cheap, inexpensive phone, you know, it's not like you're dealing with a high end. And right now, the other level, which is kind of the deeper sociological level, is initiating a template for workshops, talleres, in the NGOs and churches along the border that deal with this. So like Casa Emigrante, CITAC, all these kind of communities, because they're going to be the real interface, right? So once we do the final field testing, which we hope to finish by April, then we have to set up these workshops. Workshops will probably be about 2 to 3 days. One, how does one refresh the data, right? So that the NGO knows to plug in. You need to be online, plug in. There's an interface module that interfaces with our system, download it. Another question is, this information is encrypted, right? So only an NGO should have the ability to do that refresh, right? Teaching the immigrant, well, now put in your user password, that's yours, right? When to use it, what are the models? One of the questions is, a lot of them are indigenous. So Spanish is not a dominant language. So are the iconography that we've developed useful? in you know, interface. Those will be important elements. And certainly we want critique from these communities in the workshop, because ultimately then we'll just give the phones to them. Mm-hmm. Then they will be the trusted interface, because we feel that us just kind of walking around randomly, here you go, mm-hmm. Would not be a valuable kind of social trust, right? Mm-hmm. So, and to me, that's probably the most complicated element of the performative matrix. Luckily, because we are in the San Diego, Tijuana area, we do have a good relationship with these entities due to other actions and things that we have done in coordination with them, not specifically around this, but around Zapatismo. As you know, the Zapatistas have been traveling through Mexico and the US, and so we've been kind of an anchor in creating different interfaces digitally for those communities. What is called the La Otra, the other, is the name of that this particular phase of Zapatismo. So the good thing is we do have interfaces historically with these communities, and so we hope out of the workshops to get kind of more intense critique of what is useful or not useful, take that into account, and then hopefully deal with that critique in a kind of more rapid way. Now that we have really good sense of the midlets, they're probably and the interface design is, we feel, pretty good. Ricardo Dominguez im Brett auf 93,0 und 101,4 im Kabel, ja, das freie Senderkombinat. Und wir sind jetzt an der Grenze gelandet, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, an dem konkreten Projekt, was Ricardo Dominguez da mit einigen anderen zusammen im Rahmen dieses Electronic Disturbance Theater gerade betreibt. Es geht um Migration, es geht darum, wie Leute aus Mexiko in die USA kommen, ohne an dieser Grenze schlicht und einfach zu sterben. Und magst du dazu kurz was sagen und auch eben dazu, wie das technisch funktioniert? Also ich weiß nicht, ob das dann eben so transparent war, mit was für einer Form von billigem Handy, die dann eigentlich durch die Gegend laufen, als Art können, als es geht ja um ein Angebot. Genau, ja, also zunächst mal, glaube ich, muss man auch kurz uns in Erinnerung rufen, was diese Borderlands, diese Grenzräume zwischen USA und Mexiko angeht. Also es gibt Versuche von Schätzungen, wie viele Menschen jährlich sterben bei der Passage von Mexiko in die USA. Die Zahlen liegen so bei 2000. Das ist schon ziemlich dramatisch, kann man sagen. Und es handelt sich um eine sehr widersprüchliche Situation eigentlich, denn die ökonomische Situation in den USA ist ja die, dass dort ganz, ganz viele Leute aus Mexiko oder auch noch weiter südlich von Mexiko eben arbeiten und einen Teil der Ökonomie dort hochhalten, die ohne die ginge das nicht. Auf der anderen Seite eben ohne Papiere dort sind und eben genau diese Passage über die Grenze eben gemacht haben. Also in diesem ganzen Kontext muss man erstmal das Ganze verorten. Diese Grenzgegend ist wüstenähnlich, ist sehr heiß, es ist relativ schwer, sich dort zu orientieren. Und es handelt sich halt schon um einen längeren Landstrich, den man da über den man dort kommen muss. Also so viel erstmal vielleicht zu dem Hintergrund. Kurz ganz nochmal runtergebrochen, dieses Tool, jetzt technisch sozusagen gesprochen, rein technisch gesehen, es handelt sich also um eine Applikation, eine Software, die eben von Ricardo und seinen Kolleginnen und Kollegen entwickelt wird, die auf einem speziellen Handy, einem sehr preiswerten Handy, läuft. Dieses Handy zeichnet sich dadurch aus, dass es einen GPS-Chip hat, obwohl es recht günstig ist. Und dieser GPS-Chip liefert eben der Software die Koordinaten, wo das Handy sich befindet. Das ist sozusagen der wichtigste technische Teil daran. Dadurch ist es eben möglich, verschiedene Landkarten auf das Handy-Display einzuspielen, die Umgebung wiedergeben, wo die Person sich befindet. Und eben, und das Besondere ist eben zu sagen, okay, hier gibt es eben auch sowas wie angelegte Wasservorräte, darauf bezieht er sich ja auch. Also es gibt südlich der Grenze diverse NGOs, die Border Angels nennt er, glaube ich, die regelmäßig in diesem Grenzland unterwegs sind, um Wasservorräte eben aufzufüllen für die Leute, die diese Passage antreten, weil eben das Verdursten tatsächlich ein Problem darstellen kann. Das andere Interessante ist, dass dieses Tool kein GSM-Netz, also kein Handynetz braucht, um zu funktionieren. Also es muss einmal nur wissen, kurz, wo bin ich? Das reicht. Das Schöne ist auch daran, dass dadurch eine Ortbarkeit des Handys nicht möglich ist. GPS geht ja nur von oben nach unten, vom Satelliten runter auf die Erde. Es gibt keinen Weg zurück. Und in dem Moment, wo das Handy selbst im Funknetz nicht eingebucht ist, werden dort auch keine weiteren Daten nach außen geschickt. Okay. Dann kommen wir gleich, bevor wir, dann kommen wir gleich zum nächsten Teil, wo er dieses TIT, dieses Transporter Immigrant Tool, noch weiter erläutert, die Entwicklung erläutert. Genau. Auch noch ein bisschen auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen NGOs eingeht. Also der hatte jetzt, wie du eben auch sagst, ja die Border Angels genannt, außerdem die Organisation No Más Muertes, also keine weiteren Toten, die eher aus Mexiko aus agiert, das richtig mitbekommen habe. Und deutlich geworden ist ja auch nochmal, das hatten wir in dem Blog davor ein bisschen kürzer gemacht, weil es am Anfang ja schon mal kam, dass das Ganze auch immer in dem Kontext von deren Zusammenarbeit mit den Zapatistinnen und Zapatisten funktioniert. Also ist, dass das sozusagen darauf aufbaut, auf den Erfahrungen, die ja schon miteinander gemacht haben, weil es ja auch immer um so Fragen von Vertrauen geht. Wer arbeitet eigentlich mit wem zusammen und kommen jetzt irgendwelche Kunstprofs aus San Diego angereist und meinen da jetzt plötzlich irgendwem die Welt erklären zu müssen? Also. Genau, das nennt ja dann Interface auch lustigerweise, dass sie gute Interfaces schon immer haben. Genau, und diese Frage, dieses etwas, also so ein Kunstprojekt, was dann eben ankommt, um mal eben leicht physisch die Welt zu verbessern, das ist natürlich auch eine kritische Frage, die man da anstellen muss. Die habe ich auch schon später gestellt. Aber nun würde er erstmal nochmal weiter erzählen, wie die Entwicklung dieses Gerätes ging und auch nochmal Verweise auf die Grenze bringen. Sehr interessante historische Verweise. I mean, we started in 2007, conceptually engineering the idea. Brett Stahlbaum, my old collaborator, a new media artist, had already developed a virtual hiker algorithm that he and his partner were using for other kind of locative projects in the US desert landscape. Mm-hmm. And so it was in discussions of interest in this particular algorithm that kind of led us to rethink, you know, how can we tweak it in terms of electronic disturbance theater towards these issues. So that's what we're up to. We didn't initiate in terms of the social interface of immigrant needs. It came again through the question of technological means as the core question, right? As I said, Brett Stahlbaum, my collaborator in electronic disturbance theater since 1997, had developed this virtual hiker algorithm, a walking tool. And one of the questions that he had, he is not very oriented to directionality, right? He as a person, but he likes to walk in the vast desert, right? And not for days. He created this to help him, right? He has his GPS watch and the algorithm already created, prefabricated, an off-trail walk, right? Mm-hmm. What I thought was unique about the question was that GPS primarily has been urban-based as opposed to, you know, at the edges of the non-urban, all right? Although the military and others obviously use it in a non-urban element. And sailors too. Sailors, right. But to me, in terms of the history of locative media art, that seemed kind of interesting. But it was really the point in which I began to ask, along with Brett, how can we create border disturbance technologies? And we were well aware of the kind of high rate of death that has been the outcome of basically U.S. border policy since 1994. Which has been the Operation Gatekeeper, the hardening of the San Diego-Tijuana wall, the expansion of surveillance on a large scale. And so it's basically forced people into this area of Arizona called the Devil's Highway, which has been there for forever, right? And people have died there for a very long time, even before the border. But it's basically forced immigrant flow to go through that area, because that's where the wall, the hard wall, has basically come to an end. Groups like No Más Muertes, No More Death, in that area has, you know, tried to keep track as well as possible of the numbers that have been dying along the way. So nobody's quite clear as to the numbers. You know, some say the last 10 years, 8,000, could be 10,000. All we know is it's a large group that are dying. So it wasn't so much that we were considering in terms of a sociological or ethnographic mm-hmm. consideration of going to talk to them about their needs. It was just more of a conceptual abstract mm-hmm. of knowing that this was a condition. We then began to socially interface with groups on the north who were concerned with this question, specifically Border Angels, mm-hmm. who are a group who for over a decade have left these water caches along strips of the border, exactly to deal with this question of, you know, dehydration, mm-hmm. getting lost. And so it was really with them that we began to ask, would something like this be useful, right? No Más Muertes, again, another group in Arizona, would something like this. So it wasn't that we interfaced with the immigrant about to cross, but with those dealing with the cross into the north, which seemed to be the dangerous territory. It's not so much a danger. So that's the way the tool began. Mm-hmm. Right now, it's at the point of realization technologically, mm-hmm. that is, the midlets that create the code for this sort of interface have been designed, established, tested in the field, right? Specifically with locating the water caches that the Border Angels have established and the locative port anchors for where No Más Muertes usually sets up camps to help people's feet, you know, mm-hmm. across the border. So those have been the specific practice, field test points, right? The interface has cognitively been designed, right? Voice activated or activated through the interface, right? Mm-hmm. The kind of larger conceptual funding for it, for us, was very much to place it within the history of art practice. There is a long history of walking art on the border, Richard Long specifically. There's a long history of border art, say like the border art group that Guillermo Gomez Peña and others ran in the 80s, about disestablishing and disturbing the border. And again, like critical art ensemble, electronic disturbance theater, we are artivists. We're not technologists proper. We're not activists proper. And we approach it always with a kind of poetic core. And the reason that we do this is that it allows us a larger landscape of a performative matrix that disturbs against the discourse of power that would shut it down if it were strictly technological, that would shut it down if it were strictly an activist project. And so what happens is we then started winning awards for trans community art projects. In 2007, we were given a trans community award by the U.S. Embassy in Mexico, right? So there we were able to establish a kind of poetic force field. Often what happens is that we project the artivist, the art component. And the reason that we do this is not only we're artists, right? But it also allows us to open this field of dialogue. Yes. And to allow these kind of odd anchors of support, right? So that when institutions and other, we can say, well, it was funding? Who funded you? The U.S. Embassy in Mexico City awarded us our first major trans community art award. At UCSD, we've gotten the Trans Border Intervention and Poetry Award twice. Because part of the project, Dr. Amy Sarah Carroll, who is a scholar and poet, has written a series of border poems that are video-based that will be installed in the phone as welcoming, bienvenido, a different form of sustenance, right, for the spirit, so that it is part of a landscape of poetry, a landscape of interfacing with the flow of humanity, not as labor, not as non-citizen, but as artists themselves, right? In an art project. As we say, it is the Nazca lines of the future. Nazca is that island where you can only see the ancient images from way up in the... you have to be in airplanes, because the images are thousands, hundreds of miles long. Okay. And so how they created these things without being able to see them from up, you know, who knows? But in a certain sense, then these artistic elements, these poetic traces, offer a larger landscape. And so the funding that we get is through the artistic project, right? That allows a passage that if we were to do it as technology or art or activism would be quickly set to the side. So it is real in terms of its level of technological development. It is real in terms of our seeking to implement it and distribute it through the South. And it is poetically driven at its larger interface, which I think is often what people take in as the kind of unreal, right, component. But it is this very unreal component, which I like to name the minor simulation, that allows it to become real. And you can certainly see this in electronic civil disobedience. When we wrote about it in the 80s, there was no practice. There was no technological interface. It took a decade to 98 for it to be put into practice. But the conceptual engineering came from this art discourse. And so at least that seems to be the kind of paradigm that I feel is useful for the work that we are doing. Soweit der nächste Abschnitt unseres längeren, heute ausgestrahlten Interviews mit Ricardo Dominguez. Und vielleicht als erste kurze Frage an unseren Studiogast, der das Interview geführt hat. Was sind Midlets? Also ich glaube, wenn man das hört, fragt man sich die ganze Zeit, wovon, ja, sie jetzt selber da nicht so drin ist in den technischen Facetten der Materie, fragt man sich schon, wovon spricht er da? Midlet ist einfach eine Bezeichnung für ein Programm. Also Programme, die in Java geschrieben sind und auf Handys laufen, heißen einfach Midlets. Das ist eine Konvention, mehr nicht. Was ich in dem Teil, den wir gerade gehört haben, sehr spannend fand, war die Frage, unter welchem Label diese Aktionen stattfinden, nämlich zumindest in erster Linie nach außen hin als Kunstaktion. Und er spricht ja davon, dass das halt auch eine ganze Menge an Möglichkeiten, an Räumen für Aktivismus eröffnet, das eben als eine Kunstaktion zu machen. Und was ich, also an ein paar Stellen klingt es so, dass er da eher so ein strategisches Verhältnis dazu hat. Also so, als würde es eigentlich eher um sozusagen in erster Linie um das Politische dabei gehen und dass sozusagen als Kunstaktion gemacht wird, dass das sozusagen nur einen bestimmten Zweck hat. Aber teilweise also scheint es ja schon jetzt nicht nur so ein rein äußerliches Verhältnis zu sein. Also es hat, spricht ja auch darüber, dass es ja wirklich auch eine Art von künstlerischer Aktion ist gleichzeitig. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was Genaueres zu sagen. Ja, ich glaube auch, man kann das vielleicht irgendwie in zwei Momente teilen, die Frage der Kunst hier drin. Einmal, also man nennt das ja auch ganz klar, dass in dem Moment, wo sie sich im Feld der Kunst situieren, sagen, das ist Kunst, stehen ihnen andere Mittel zur Verfügung, andere Möglichkeiten. Wenn sie sagen, es wäre reiner Aktivismus, dann sind da schneller Grenzen gesetzt. Also das ist dann, wenn man so möchte, eine Art strategisches Verhältnis zur Kunst. Das ist auch etwas, was das Critical Art Ensemble auch eben früher schon immer gemacht hat, eben wirklich auch in Museen, Galerien eben aufzutreten. Auf der anderen Seite wird hier auch in dem, was wir gerade gehört haben, ganz klar deutlich, dass sie sich auch einschreiben in eine spezifische Geschichte der Kunst. Land Art nennt er. Sagt ja sogar, dass die Leute, die dieses von ihnen präparierte Handy dann benutzen, eben auch Teil des Kunstprojektes sind, Teil der Forschung auch sind. Und ich glaube, das ist sehr interessant. Also der Begriff, der dann hier geschöpft wurde, heißt Artivismus, also irgendwie eine Mischung aus Aktivismus und Art für Kunst. Das erlaubt dann eben auch ein Auftreten in ganz anderen Kontexten. Er erläutert ja auch die Anekdote, die sehr überraschend erstmal ist, dass sie nun ausgerechnet von der US-amerikanischen Botschaft in Mexiko einen Preis bekommen haben für dieses Projekt, bei dem ja nun doch der illegalisierte Grenzübertritt vereinfacht wird. Das erstaunt natürlich erstmal, macht aber auch darauf aufmerksam, dass der ganze Diskurs darüber in den USA und vor allem auch in Mexiko natürlich schon nochmal anders verläuft, als wir das hier in Europa kennen mit der Frage des Border Regimes und der Grenze. Denn sozusagen die Grenze zwischen Mexiko und USA ist eben seit ihres Bestehens eine umkämpfte Grenze in diesem Sinne auch und eine Grenze, wo es immer um die Frage ging, inwiefern, was so, trennt sie eigentlich und was trennt sie nicht. Also in Zeiten von NAFTA eben auch der freie Warenverkehr, aber eben nicht der freie Personenverkehr. Und dieser Diskurs ist auch gerade, wenn man dann schaut, also San Diego und dann Los Angeles, ja auch nicht weit weg, große Gemeinden von Leuten, die eben aus Mexiko und auch weiter südlich kommen. Das ist dann auch eine Fraktion, die dann irgendwie auch natürlich irgendwie so eine Präsidentschaftswahl mal irgendwie mitentscheiden kann. Also das handelt sich dann eben nicht nur um zahlenmäßig kleine Gruppen oder so, sondern das ist ein Faktor im politischen Geschäft, das Ganze. Und da ist man dann vielleicht auch nicht mehr ganz so erstaunt, dass die US-amerikanische Botschaft in Mexiko eben so einen Preis dann vergibt. Vielleicht noch ein Punkt zum Verhältnis von Kunst und Politik, was hier in dem Teil so besonders nochmal präsent war. Oder zwei Punkte. Das eine, was ich ganz interessant fand, war, dass er zum Schluss sowas sagt, wie das gerade so eine bestimmte unreale oder irreale Komponente dann, was er auch Poetic Core nennt, also das poetische Kern, poetische Herz oder so, das ganze Projekt überhaupt erst funktionieren macht. Und das ja, denke ich auch genau, wie du eben gesagt hast, auf diesen zwei Ebenen. Auf der einen Seite gibt es das Funding darüber, weil die schlicht und einfach Geld kriegen, weil sie überall Preise einheimsen. Und auf der anderen Seite ist das ja aber wirklich auch, also ist das Ganze eben auch ein Kunstprojekt, was ich da noch interessant fand, war dieses Bild, was er bringt von Nazca, heißt sie, glaube ich, diese Insel mit irgendwelchen uralten Riesenkunstwerken drauf, die man nur erkennt, wenn man mit dem Flugzeug rüberfliegt. Und er da ja auf eine bestimmte Art und Weise sagt, okay, das erweitert unseren Horizont, also unseren eher, wie auch immer, poetischer Umgang damit. Was mich daran so ein bisschen überraschte, war, dass Kunst da sozusagen als so eine Art Overlooker-Perspektive plötzlich wieder funktioniert. Also, ne, also man sieht plötzlich wieder so eine Totale, wo man ja denken so, okay, das ist sozusagen schon davon Avantgarde-Kunst oder so eigentlich nicht. Also das war was mir da so dran auffiel an diesem Bild von, man fliegt dann wirklich einmal rüber und anders als im politischen Aktivismus sieht man dann plötzlich aber die größeren Zusammenhänge oder so. Ja, wäre ich mir nicht so sicher, ob jetzt das Beispiel so viel hergibt. Er nennt das, glaube ich, um nochmal die Geschichte der Land Art eben ein bisschen aufzurufen. Auf jeden Fall ist es schon so, dass der Poetic Layer oder die Poesie im Projekt jetzt nicht nur sozusagen Beiwerk ist, das dem untergemischt wird. Er redet ja auch von der Frage des Interface-Designs und der Frage, welche sozusagen poetischen Faktoren können auf dieser Passage eine Rolle spielen. Ne, und das, da sieht man schon, dass es jetzt ganz konkret auch, da gibt es die Mitarbeit von Leuten, die Gedichte schreiben. Da geht es darum, den Leuten ein gutes Gefühl auch zu geben bei der Passage, soweit das irgend möglich ist. Und auch ein wenig von dem vielleicht harten politischen Geschehen oder so einen frei zu machen in solchen Momenten und das Ganze wieder zurückzuführen auf Kunst, was dann eben alles umfassen kann. Das wäre vielleicht die große Klammerkunst, die du dann auch angesprochen hast eben. Gut, dann machen wir erstmal weiter mit ein bisschen Musik zu unserem Klangfarben-Motto Rotwein. Ihr hört ein Stück von einer deutschen Band, ich glaube aus Karlsruhe oder so kommen die, heißen Diego, es ist eine relativ unbekannte Band, aber habt ihr letztens live gesehen, sehr schöne Musik. Das Stück heißt Free at Last. Say if I won't throw it all away just to see what's left from me, what would you say? What would you say if I won't throw it all away just to see what's left from me? What would you say? Free to do. Diego waren das mit dem Stück Free at Last zu unserem Klangfarben-Motto Rotwein. Wir machen weiter mit dem Interview mit Ricardo Dominguez. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, war, was ist denn der Layer of Agency? Würde man vielleicht übersetzen mit sowas wie Schicht der Handlungsfähigkeit oder so ähnlich. Und das geht jetzt los.